FDA-IFA. Bericht vom FDA-Treffen in Ludwigsburg 2015. Von LB. Ende Januar fand im Demokratischen Zentrum, DemoZ, Ludwigsburg das erste von in der Regel drei FDA-Treffen pro Jahr statt. Zum zweiten Mal, nach 2012, wurde das Treffen vom Libertären Bündnis Ludwigsburg, im Folgenden, LB, abgekürzt, ausgerichtet. Da das vorherige Treffen im September 2014 in Berlin stattfand, konnte mit Ludwigsburg wieder ein Ort in einer anderen geografischen Region gewonnen werden. Dies spielt vor allem für die Einladung von Gästegruppen eine Rolle. Dementsprechend kamen vor allem, aber nicht nur, Gruppen aus dem südlicheren deutschsprachigen Raum zum Treffen, die nicht Mitglied in der FDA sind. Neben Aktiven der libertären Aktion Winterthur und der anarchistischen Initiative Ortenau, die schon bei früheren FDA-Treffen als Gäste anwesend waren, konnten wir als neue Gästevertreter SternInnen der anarchistischen Gruppe Dortmund, der libertären Antifa München und auf der Suche Nürnberg begrüßen. Vor allem die beiden letztgenannten Gruppen wurden mit großer Freude und Spannung empfangen, gab es doch bisher wenig Austausch mit organisierten Zusammenschlüssen aus Bayern auf FDA-Ebene. Insgesamt nahmen ca. 35 Personen aus 15 verschiedenen Gruppen am Treffen teil. Ein Großteil davon fand sich bereits Freitagabend im DemoZ Ludwigsburg ein. Da die erste Plenumsphase erst für Samstagmorgen vorgesehen war, blieb am Freitagabend genug Zeit, um in Ruhe anzukommen, sich kennenzulernen oder an vergangene Begegnungen anzuknüpfen. Zwei Infotische von LB und dem INFO-Laden Karlsruhe versorgten alle Interessierten mit lesenswerter Literatur, Fahnen, Aufnäher, Sticker und Buttons. Auf dem weiten Weg aus Berlin wurde eine gefühlte LKW-Ladung an Broschüren mitgebracht, unter anderem der aktuelle Krimet-Hinzee-Aufruf Alles verändern und die frisch gedruckte Neuauflage der Broschüre Anarchismus, eine Einleitung des anarchistischen Netzwerks Südweststern. So fand ein reger Austausch von Materialien zwischen den Städten statt. Ebenfalls auf Interesse stieß die im DemoZ gerade zu sehende Ausstellung Salz und Brot von Peter Schmidt. Eine über 2 Meter hohe Installation, bestehend aus einer nachempfundenen Packung Salz sowie einem Laibbrot auf einem Holztisch, bildet die traditionelle Geste des Willkommens ab. In die Rückseite der Salzpackung sind mehrere Installationen im Modellbaumaßstab 1:87 wie Schubladen übereinander eingebaut. Zu sehen sind Szenen der Unterstützung von Flüchtlingen, zum Beispiel das Refugee-Camp auf dem Oranienplatz, aber auch deren Ablehnung, der Umgang mit ihnen und die Auseinandersetzungen um sie und mit ihnen. Das Spannungsfeld der sogenannten Willkommenskultur und der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland ist Thema der Ausstellung. Alle Szenen sind als große Fotografien im Demotz-Kneipenraum nochmal abgebildet. Sehr anschaulich bekamen die Besucher SternInnen so einen kleinen Eindruck der kulturellen Vielfalt des DemoZ. Die Veranstaltungen und Aktivitäten im DemoZ reichen von Vorträgen, Filmvorführungen, praktischen Workshops über Ausstellungen, Fokus, Konzerte und Frauen, Diskurs bis hin zu Kampfsporttraining oder Zeichenkurse. Als selbstverwaltetes, nicht kommerzielles Zentrum setzt das DemoZ auf eine Kultur von unten, die eine Gegenposition zu diskriminierenden gesellschaftlichen Entwicklungen einnimmt. Das Zentrum besteht schon seit 1980. Maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau des Zentrums beteiligt waren die sozialen Bewegungen der 70-80er Jahre, vor allem die lokale Anti-AKW-Bewegung. Obwohl sich die geselligen Gespräche am Freitagabend noch sehr lange in die Nacht zogen, und ebenso die Anreise einiger Personen, die letzten kamen um 3:30 Uhr nachts an, begann das erste Gesamtplenum pünktlich am nächsten Morgen. Nach der offiziellen Begrüßung und Vorstellung aller Teilnehmenden wurden allen neuen und interessierten Personen in einem Extraraum die FDA, ihre Strukturen und Arbeitsweisen vorgestellt und Raum für Fragen gegeben. Als alle sich wieder im Großplenum versammelt hatten, der Rest hatte inzwischen Organisatorisches besprochen, sah die Tagesordnung eine erste AG-Phase vor. Unter anderem sollte in einer AG ein Austausch der Gruppen über die Planungen der 1. Mai-Aktivitäten stattfinden. Leute aus dem Ruhrgebiet gaben bekannt, dass dieses Jahr eine anarchistische 1. Mai-Demonstration in Dortmund geplant sei, was auf positive Resonanz stieß. Diskutiert wurden Formen der Unterstützung durch die FDA bzw. föderierte Gruppen außerhalb des Ruhrgebiets. Die Frage einer zentralen Mobilisierung am 1. Mai nach Dortmund wurde kontrovers diskutiert. Letztlich hatte bei einigen Gruppen, welche in eigenen 1. Mai-Bündnissen involviert sind, die Teilnahme vor Ort Priorität. Gruppen, welche nicht in lokale 1. Mai-Bündnisse eingebunden sind, werden voraussichtlich auf die anarchistische 1. Mai-Demonstration nach Dortmund mobilisieren. Eine Person vom anarchistischen Radio Berlin stellte das Projekt Radioaktiv vor ein interaktives Projekt, welches von anarchistischen Radiogruppen in Brasilien schon umgesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine gestreamte Radiolive-Sendung. Ein extra dafür eingerichteter Online-Chat gibt den Zuhörer SternInnen die Möglichkeit, schon während der Radiosendung Rückmeldung zu geben oder eigene Ideen und Inhalte einfließen zu lassen und damit die Radiosendung mitzugestalten. Nachdem dieses Konzept vorgestellt wurde, fand eine produktive Diskussion statt über potenzielle Umsetzungsformen, Grenzen und Hürden sowie Unterstützungsmöglichkeiten des Projekts durch andere FDA-Gruppen. Ob und wie das Projekt, testweise, umgesetzt wird, ist noch offen, ihr dürft gespannt sein. Emma Goldmanns Autobiografie Gelebtes Leben, Originaltitel Living My Life, 1931 erschienen, gibt es in der deutschen Übersetzung schon seit Ende der 1970er Jahre. Ins Russische, der Geburtssprache Emma Goldmanns, wurde das Buch bisher jedoch aus verschiedenen Gründen nicht übersetzt. Ein russisches Übersetzungskollektiv, RTP, findet ihr Buch immer noch so lesenswert, aktuell und wichtig, dass sie es in die russische Sprache übersetzen wollen. Da ein erster Finanzierungsversuch über Crowdfunding in Russland nicht funktionierte, wurde an eine Person in der FDA die Bitte nach Unterstützung der Finanzierung herangetragen. Hier ist wichtig zu wissen, dass das Übersetzungskollektiv als wirtschaftlicher Zusammenhang mit Löhnen funktioniert. Eine Schätzung geht davon aus, dass für die Übersetzung der fast 1000 Seiten, im Original, etwa 8000 Euro benötigt werden. Als Finanzierungsmöglichkeit sollen Postkarten mit Zitaten von Emma Goldmann gedruckt und verkauft werden. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten durch die FDA wurden im Plenum gesammelt. Ein Spendenkonto wird eingerichtet, es werden durch verschiedene FDA-Gruppen Veranstaltungen stattfinden. In einer weiteren AG-Phase fand am Nachmittag unter anderem ein Erfahrungsaustausch über den Aufbau von Lokalföderationen bzw. Lokalvernetzungen statt. Zunächst stellten Personen der anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr, AFRR, ihr Konzept des offenen anarchistischen Organisierungstreffens vor sowie den Ablauf und die Entwicklung, wie die AFRR entstanden ist. In Dortmund wurden von der lokalen anarchistischen Gruppe zwei offene Organisierungstreffen veranstaltet. Hier hatten Leute, welche noch nicht in anarchistischen oder lokalen Gruppen aktiv sind, die Möglichkeit miteinander und mit aktive Leute von lokalen anarchistischen libertären Projekte ins Gespräch zu kommen und Anschluss zu finden. Die bisher bestehenden Projekte stellten sich kurz vor und im weiteren Lauf des Treffens wurden die Interessengebiete der Interessierten gesammelt. Die Interessierten konnten so mit Gleichgesinnten verschiedene thematische Arbeitsgruppen bilden und sich mit den schon bestehenden Initiativen vernetzen. So entstanden beim ersten offenen Organisierungstreffen in Dortmund 9 AGs, unter anderem zu den Themen Anarchafeminismus, Bildung und Jugend oder eine Lesekreis AG. In der anschließenden Diskussion wurde die Übertragbarkeit dieses Konzepts auf Regionen mit anderen Rahmenbedingungen, zum Beispiel ländliche Region anstatt großstädtischem Ballungsraum, diskutiert, aber auch Aspekte wie Offenheit für Repressionsorgane. Danach wurde der Gründungsprozess des anarchistischen Netzwerks Südweststern, Anetz Südweststern, von daran beteiligten Personen vorgestellt. Im Gegensatz zu der AFRR, welche erst eine übergeordnete Kommunikations- und Austauschstruktur aufgebaut hat, um danach die Voraussetzungen für eine lokale Gruppenbildung zu schaffen, verlief dieser Prozess beim Anetz Südweststern genau andersherum. Es bestanden schon anarchistische Gruppen in verschiedenen Städten im Südwesten Stern, bevor erste Vernetzungstreffen zwischen den Lokalgruppen stattfanden. Das Netzwerk bildete sich nach einer ersten, gemeinsam organisierten Veranstaltungsreihe, Kampagne. Nach fast fünfjährigem Bestehen blickten die Beteiligten außerdem kritisch auf Möglichkeiten, Entwicklungen, aber auch Probleme einer regionalen Vernetzung. Der gesamte Erfahrungsaustausch innerhalb der AG wurde von den Teilnehmenden interessiert aufgenommen, insbesondere da es auch in anderen Regionen im deutschsprachigen Raum Ideen und Pläne für eine formellere Vernetzung von Lokalgruppen gibt. Nach den offiziellen Plenum und der Diskussion weiterer Themen verlief der Samstagabend entspannt bei geselliger Atmosphäre zwischen den anwesenden Personen. Am Sonntag gab es noch zwei große Arbeitsgruppen, zur Föderationszeitung Gaidav sowie zur internationalen Vernetzung und speziell zur internationalen der anarchistischen Föderationen, IFA. Neben regelmäßig zu besprechenden Themen in der Gaidav AG, wie beispielsweise die Aufgabenverteilung bei der Erstellung der Gaidav oder Werbemaßnahmen, wurden auch mögliche Neuerungen besprochen. So gibt es die Idee für die Audioversion der Gaidav, ausgewählte Texte von realen SprecherInnen vorlesen zu lassen. In der aktuellen Audioversion geschieht dies durch eine Computerstimme. Dies würde die Qualität der Audioversion deutlich steigern, ist jedoch eine Frage der Beteiligung und der verfügbaren Kapazitäten. Außerdem wird es bei der anarchistischen Buchmesse im April in Mannheim wieder einen Gaidav-Stand geben. Und auch dieses Jahr sind wieder ein bis zwei Gaidav-Sonderausgaben geplant. Die AG Internationales diskutierte unter anderem die Themen für das kommende Delegiertentreffen der IFA, siehe dazu den Erfahrungsbericht der KRIFA in Paris in diesem Heft. Ebenfalls besprochen wurde das anarchistische Mittelmeertreffen, das im Oktober in Athen stattfinden soll. In Vorbereitung dazu wird es bereits im März ein Vortreffen in Tunesien geben. Hierfür will die FDA finanzielle Unterstützung leisten. Nach einem ausführlichen Feedback der Teilnehmenden zum Treffen ging zumindest der offizielle Teil des Treffens dem Ende entgegen. Als Fazit bleibt festzuhalten: Sowohl die hohe Anzahl an TeilnehmerInnen als auch die Vielzahl an vertretenen Gruppen, Städten, inklusive fünf Gästegruppen, zeigen, dass es ein großes Interesse gibt an Austausch und Vernetzung im Allgemeinen sowie an der FDA im Speziellen. So konnten sich in den drei Tagen des Treffens persönliche Kontakte entwickeln. Aber es ist auch konkrete Zusammenarbeit an verschiedenen Projekten geplant worden, die für die Zukunft ein In-Austausch-Bleiben fördern werden. Insgesamt beinhaltete das EFDA-Treffen in Ludwigsburg eine spannende und gelungene Mischung aus Informations- und Erfahrungsaustausch, konkreter praktischer Planung und Raum für informelles Miteinander. Aufruf zum ersten anarchistischen Mittelmeertreffen Tunesien, März 2015. Von Fédération Anarchiste, FA, Les Communes Libertaires, Tunesien, Internationale der Anarchistischen Föderationen, IFA, /Übersetzung, VI. Heute besteht die Mittelmeerregion fort als eine der Regionen in der Welt, welche von Volksaufständen und Protesten erfasst wird. Diese Reihe vom Norden zum Süden des Mittelmeers, welche den globalen Wirtschafts- und Finanzkrise folgt, verursacht ein Anwachsen von Unsicherheit, Armut und die Vertreibung hunderttausender Menschen. Auch wenn sich die Umstände zwischen den einzelnen Regionen unterscheiden, bleibt die Bevölkerung dem Mitleid der KapitalistInnen und deren Cliquen ausgeliefert. Der globalen Krise folgend rauschte eine Reihe von Volksaufständen über die Region hinweg. Sie begannen in Tunesien und wir wissen nicht, wo sie enden werden. Diese Aufstände und Ereignisse, mit welchen die Mittelmeerregion konfrontiert wurde, gaben Grund zur Hoffnung in die Fähigkeit der Menschen, ihre Lebensumstände zu ändern. Trotz der weit verbreiteten Revolten verschlechterte sich die Situation in Tunesien und Ägypten innerhalb der letzten 3 Jahre deutlich. In der Tat nutzten die RDC-Militärs des alten Regimes in Tunesien und die Militärjunta in Ägypten den nachrevolutionären Schwebezustand aus, um ihre Macht zu festigen, indem sie mit früheren Clan-Mitgliedern zusammenarbeiteten und sie unterstützten. Jetzt haben sie die Oberhand in allen Schlüsselpositionen von Macht und Besitz. Dadurch werden die Menschen zu mehr Unbeständigkeit und Elend verdammt. Was die Situation in Syrien und Libyen betrifft, so nahmen islamistische Söldnergruppen, die von den Arabischen Emiraten und/oder dem Iran finanziert werden, die Volkskämpfe gegen Unterdrückung und Diktatur für ihren eigenen Nutzen in Beschlag. Insbesondere das syrische Volk befindet sich im Kampf gegen den Barbarismus Bashar al-Assads und gegen die KämpfersternInnen für ein islamisches Kalifat. Obwohl die regierenden Klassen dieser Länder die Demonstrationen und Aufstände einschüchtern und blutig unterdrücken, fuhr die Bevölkerung, darunter die AnarchistSternInnen, fort, sich zu widersetzen und für ihre Befreiung zu kämpfen, für die Selbstorganisation und den Aufbau von Solidarität und gegenseitige Hilfe. In diesem Geist der Solidarität und der gegenseitigen Unterstützung gilt, dass wir alle AnarchistSternInnen und anarchistischen und anti-autoritären Menschen dazu aufrufen, sich mit uns zu treffen, um ein Netzwerk zu erschaffen für den Austausch und das Teilen von Informationen, Projekten und Solidarität zwischen AnarchistSternInnen im Mittelmeerraum. Die tunesische libertäre Gruppe Le Commune Libertaire und die Internationale der Anarchistischen Föderationen, IAFIFA, laden euch ein zum anarchistischen Mittelmeertreffen, das in Tunesien vom 27.-29. März 2015 stattfindet. Diese Einladung ist offen für alle und all unsere Mitstreiter, SternInnen einschließlich derjenigen, welche nicht aus dieser Region kommen. Das Treffen wird sich auf die Situation konzentrieren, in der sich die Menschen der Mittelmeerregion befinden, in ökonomischen Krisen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Volksaufstände, die den Umsturz derjenigen Regime anstreben, welche Menschen ausgebeutet haben und immer noch ausbeuten. Stern, Stern, Stern. Anarchistisches Mittelmeertreffen, Tunesien, März 2015. Diskussionsthemen und Ablauf. Freitag, 27. März. Begrüßung und Empfang. Delegationen bieten Fahrten vom Flughafen an. Samstag, 28. März. Am Morgen ist ein Erfahrungsaustausch über soziale Kämpfe vorgesehen. Ein Vorschlag ist, ein oder zwei Organisationen anzufragen, welche über ihre aktuellen Kämpfe berichten, zum Beispiel eine kurdische, türkische und griechische Organisation. Der Nachmittag ist der Diskussion und Annahme eines Textes, Kapitels, von den Delegationen vorbehalten, die formell dem Bestehen eines Mittelmeernetzwerks zustimmen. Sonntag, 29. März. Morgens findet eine Präsentation der griechischen Delegation zum nächsten anarchistischen Mittelmeertreffen statt, welches wahrscheinlich in Griechenland im Oktober 2015 abgehalten wird. Am Nachmittag geht das Treffen zu Ende. Der Entwurf eines Gründungstextes für dieses Netzwerk, der von den Mitorganisierenden ausgearbeitet wurde, wird allen eingeladenen Organisationen vor dem Ende des Märztreffens unterbreitet, damit sie diesen Entwurf diskutieren, Verbesserungen und Ergänzungen vorschlagen und eventuell unterzeichnen können seitens der teilnehmenden Organisationen. 2/Versorgung und Rahmenbedingungen. Das Treffen wird an einem Ort stattfinden, der von den Teilnehmenden des libertären Kollektivs Le Commune Libertaire aus Tunesien von Freitag 27.03. bis Sonntag 29.03.2015 bereitgestellt wird. Delegationen, 1 bis 2 Personen pro Organisation, werden beherbergt, Essen wird ebenfalls am selben Ort bereitgestellt werden. Um dies alles anbieten zu können, wird um einen Teilnahmebeitrag von 15 € pro Person gebeten. Mehr Infos und Kontaktdaten unter Fédération Anarchiste, FA, RELATIONS-INTERNATIONALISAT, FEDERATION-ANARCHISTE.org. www.fédération-anarchiste.org. Les Communes Libertaires, Tunisie, commun.anar.libe@gmail.com. Internationale des Fédérations Anarchistes, IFA, secretariat@i-f-a.org. www.i-f-a.org. Erfahrungsbericht, die KRIFA in Paris. Im Februar 2015 traf sich in Paris die Kommission der Beziehungen der Internationale der Anarchistischen Föderationen, Commission des Relations de l'Internationale des Fédérations Anarchistes/CRIFA. Die CRIFA ist das in der Regel halbjährlich stattfindende Treffen der IFA, in der 10 anarchistische Föderationen, größtenteils aus Europa, organisiert sind. Da Kongresse bestenfalls nur alle 4 Jahre stattfinden, sind diese Treffen für das Funktionieren der Internationale sehr wichtig. Sie werden vom Sekretariat der IFA geleitet, das zu jedem Kongress wechselt und aktuell von der französischen Föderation ausgefüllt wird. Es war meine erste CRIFA und als ich mich freitags auf den Weg nach Paris machte, war ich deshalb gespannt, was mich dort erwarten würde. Spätabends in der französischen Hauptstadt angekommen, wurde ich an der Metrostation abgeholt. Ich übernachtete bei einem französischen Anarchisten, der nahe der Sitzungsräumlichkeiten wohnt und die CRIFA mit organisiert hatte. Das Treffen fand statt in einem sozialen Laden der Fédération Anarchiste, FA, in einem Pariser Banlieue, wo diese ökologisch und fair gehandelte Lebensmittel verkauft, ohne festen Preis, jeder zahlt wie viel er will und kann, und eine politische Bücherei betreibt. Der Raum war für seine vielfältige Nutzung erstaunlich klein, reichte für die ca. 25 am Treffen teilnehmenden Personen aber aus. Nach Frankreich gekommen waren Vertreter SternInnen aus Italien, Spanien, Britannien, Slowenien und von der FDA sowie Gäste aus Griechenland, der Türkei und Kurdistan. Die CRIFA begann mit der Vorstellung der Berichte der Föderationen der IFA. Immer wieder musste dabei staatliche Repression angesprochen werden. Die slowenisch-kroatische FAO wartet das Ende auf 2 Gerichtsverfahren gegen ihre GenossstärInnen. In Italien wurde die von der FED unterstützte NOTAF-Bewegung gegen eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke mit 1.000 Anklagen überhäuft und die spanische Operation Pandora, bei der AnarchistInnen als Terroristen festgenommen worden waren, hatte internationale Aufmerksamkeit erregt. Danach beschäftigten wir uns mit Orten und Terminen der nächsten CRIFAs und strukturellen Angelegenheiten der Internationale. Positive Berichte aus Lateinamerika prägten dann den Nachmittag. In der Gaida konnte man schon den Aufruf für eine anarchistische Föderation der Karibik, Nummer 47, und den Bericht von einer anarchistischen Buchmesse in São Paulo in Brasilien, Nummer 48, lesen. Nachdem mehrere anarchistische Föderationen Interesse bekundet haben, scheint es nun möglich, dass die IFA, neben momentan einer Gruppe aus Argentinien, weitere Mitglieder in Lateinamerika gewinnt. Am Abend spazierten wir zusammen zu einem anderen sozialen Zentrum der Vorstadt, wo der Genosse der revolutionären anarchistischen Aktion, Devrimci Anarchist Faaliyet/DAF, einen Vortrag zur Lage in der Türkei und in Syrien hielt. Danach ließen wir mit dem Abendessen bei klassischer Musik einen langen Tag ausklingen. Am nächsten Morgen setzte der türkische Anarchist, jetzt intern, seinen Bericht fort. Die DAF existiert seit 8 Jahren und besteht aus verschiedenen Untergruppen, zum Beispiel einer Frauenorganisation, der anarchistischen Jugend und einem ökologischen Kollektiv. Sie ist in verschiedenen Kämpfen aktiv und gibt eine monatliche Zeitung heraus, die auf der Straße und in Infoläden verteilt wird. Aufgrund ihrer Beteiligung am kurdischen Befreiungskampf gewinnt sie in Kurdistan Mitglieder und Unterstützer. Trotz dieses Erfolgs sind ihre Beziehungen mit der PKK gut und wird sie von dieser nicht als Konkurrenz gesehen. Danach wurde über ein mediterranes Treffen, das im Oktober in Athen stattfinden soll, gesprochen. Beginnen soll es in den nächsten Monaten mit 3 Brücken der Solidarität zwischen Griechenland sowie Südeuropa, dem Balkan und dem östlichen Mittelmeerraum. Die IFA unterstützt dieses Projekt. Am Nachmittag wurde noch die Einladung zu einem internationalen anarchistischen Radiotreffen in Ljubljana vorgestellt sowie ausführlich über anarchistische Solidarität mit Rojava diskutiert. Als ich von Paris zurück nach Deutschland fuhr, war ich voll beeindruckender und inspirierender Erlebnisse über die Vielfalt der anarchistischen Bewegung weltweit. Vieles, was mir bisher weit weg und abstrakt schien, hat mir dieses Wochenende näher gebracht und veranschaulicht. Bewegung. Gründung der anarcho-pazifistischen Jugend Köln. Am 8.2. fanden wir uns im Treschik in Köln-Kalk zur Gründung der anarcho-pazifistischen Jugend Köln zusammen. Zu denen, die bereits im Vorfeld Ideen gesammelt hatten, gesellten sich weitere Interessent-SternInnen und Sympathisant-SternInnen, sodass unser Tisch mit 12 Personen gut gefüllt war. Von der Resonanz auf die Gründungsidee der APJ sind wir weiterhin überwältigt und fühlen uns gleichzeitig bestätigt in dem Gefühl, eine wichtige Lücke in der politischen Szene Kölns zu füllen. Neben jenen, die Lust haben auf eine aktive Mitarbeit in der Gruppe, dürften wir uns auch über die Anwesenheit von Vertretern der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr und der Anarchistisch-Syndikalistischen Jugend Bonn freuen, die durch ihre Erfahrung den Verlauf des Treffens positiv beeinflusst und uns wichtige Denkanstöße gegeben haben. Das Treffen begann mit einer Vorstellung der einzelnen Personen und der Idee der anarcho-pazifistischen Jugend. Uns ist es wichtig, uns als explizit anarchistische Gruppe zu organisieren, da wir keine parteinahe Politik machen und den Fokus über den Antifaschismus hinaus erweitern wollen. Wir wollen uns für eine freie, gerechte Welt einsetzen, in der Herrschaft und Kapitalismus durch Konsensdemokratie und Selbstverwaltung abgelöst werden. Entscheidungen würden von denen getroffen werden, die davon betroffen sind und nicht von Unbeteiligten, die sich damit einen persönlichen Vorteil verschaffen wollen. Die Begriffsklärung des Pazifismus nahm die meiste Zeit in Anspruch. Der Konsens war, dass wir wissen, dass es schwierig, fast unmöglich ist, komplett gewaltfrei zu leben, da Gewalt uns im Alltag auf viele verschiedene Arten begegnet. Da uns bewusst ist, dass auch viele unserer geplanten Aktionsformen, wie zum Beispiel Sitzblockaden, eine Form der Gewalt darstellen, bezieht sich unser Verständnis von Pazifismus darauf, keinem Menschen und keinem Tier aktiv körperlichen oder seelischen Schaden zuzufügen. Militante Aktionsformen lehnen wir ab, was für uns der Hauptgrund war, den Pazifismus durch eine Erwähnung im Gruppennamen zu unterstreichen. Natürlich möchten wir unserem Umfeld auch auf sprachlicher und nonverbaler Ebene gewaltfrei begegnen, jedoch ist es uns schwer gefallen, hier eine klare Grenze zu ziehen. In diesem Bereich möchten wir uns weiterbilden und uns Kompetenzen aneignen, die uns einem gewaltfreien Leben näher bringen. Das bereits vorher begonnene Selbstverständnis sind wir gemeinsam Satz für Satz durchgegangen und haben erreicht, dass alle damit zufrieden sind. Mit einer ausführlicheren Fassung desselbigen werden wir uns in den nächsten Wochen befassen. Auch auf ein Logo konnten wir uns einigen. Dank fast euphorischer Produktivität sind wir nun in der Lage, bereits nach unserem ersten Treffen richtig loszulegen und uns mit anderen Gruppierungen und Bündnissen zu vernetzen. Wir wollen uns wöchentlich treffen, die nächste Zusammenkunft ist für den 13.02. um 19 Uhr geplant. Wir suchen momentan noch nach geeigneten Räumlichkeiten. Es ist uns sehr gut gelungen, konsensbasiert zu entscheiden und in den vielzähligen Diskussionen aufeinander einzugehen, weshalb wir optimistisch sind im Hinblick auf unsere zukünftige Zusammenarbeit. Unsere ersten Aktionen werden die Beteiligung am EZB-Protest im März und die Planung eines Vortrags zum Thema Einleitung in den Anarchismus sein. Hierzu möchten wir ReferentsternInnen der AFRR einladen. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und auf jeden Menschen, der sich uns anschließen oder einfach mal reinschnappern möchte. Zu diesem Zweck bieten sich folgende Kontakt- und Infomöglichkeiten. E-Mail: anna@rieseop.net. Facebook: https://www.facebook.com/anna@rieseop. Blog: http://anna@rieseop.pazifistischejugend.com/info. Kultur, Alltag. Die Stimme der Freiheit, Luigi Bertoni, 1872 bis 1947. Diese Biografie eines der interessantesten Schweizer Anarchisten erzählt auch die Geschichte des Anarchismus in der schweizerischen Arbeiter-Sterninnenbewegung. Die Schweiz war traditionell ein Ort, wo Revolutionär-Sterninnen in Ruhe untertauchen konnten. Zu Lebzeiten von Luigi Bertoni waren das so prominente Persönlichkeiten wie Piotr Kropotkin, Errico Malatesta oder Wladimir Lenin, Ulyanov, und auf entsprechendem Niveau waren die Debatten und Polemiken der diversen Propagandazeitungen der unterschiedlichen Fraktionen, deren Bedeutung und Rezeption weit über die Schweiz hinaus reichte. Geboren in Mailand, erlebte der kleine Luigi Bertoni im zarten Alter von 9 Jahren auf den Schultern seines Schweizer Vaters die Ankunft des anti-österreichischen Freiheitskämpfers Giuseppe Garibaldi. Mit 14 zog er ins Schweizer Tessin und machte eine Lehre als Schriftsetzer. Mit 18 hat er bereits selbst eine Waffe in der Hand, als bei einem Aufstand das Rathaus von Bellinzona gestürmt wurde. Der Polizeichef stirbt und Luigi wartet die Repression gegen die liberalen Anstifter dieser Aktion gar nicht ab, sondern zieht nach Genf, wo er bald in Kontakt mit dem organisierten Anarchismus kommt. Nach der Spaltung der Erste Internationale gründeten im September 1872 die Uhrmacher des Jura zusammen mit belgischen, französischen, spanischen und anderes Föderationen in St. Emir die Anti-Autoritäre Internationale. Das war der Startschuss für eine umfassende Verbreitung anarchistischer Ideen in der Schweiz, zu der Bertoni später so viel beitragen sollte. In dieser unruhigen Zeit voller Streiks und Verhaftungen liest Bertoni Klassiker des Liberalismus und des utopischen Sozialismus. Ab 1893 arbeitet er regelmäßig bei verschiedenen Zeitungsprojekten und später bei der Gewerkschaft der Schriftsetzer in Genf mit. Es war die Ära der Tyrannenmorde. Luigi Luchni richtete 1898 am Genfer See die im Volk verasste Kaiserin Elisabeth Habsburg hin. Kurz darauf erfreute Gaetano Bresci die fortschrittliche Weltöffentlichkeit mit dem gelungenen Königsmord in Italien. Doch die Reaktion von Polizei und Justiz ließ nicht lange auf sich warten. 1900 stand Bertoni zum ersten Mal wegen einer angeblichen Huldigung des Anschlags von Gaetano Bresci vor Gericht. Viele weitere Prozesse werden ihn sein Leben lang begleiten, bei seinem ersten wurde er erstaunlicherweise freigesprochen. 2 Monate danach wird eine der langlebigsten und international wichtigsten anarchistischen Zeitungen gegründet, das zweisprachige Blatt Le Réveil/Il Risveglio erschien während der kommenden Jahrzehnte alle 2 Wochen und wurde einige Jahre auch auf Deutsch unter dem Titel Der Weckruf publiziert. Bertoni sollte Zeit seines Lebens als Redakteur, Agitator und Theoretiker diesem Projekt treu bleiben. Entlang dieses Spannungsbogens erzählt das Buch von den anarchistischen Kämpfen anhand der zahllosen von Bertoni veröffentlichten Kommentaren, Reden und Debattenbeiträgen. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Proat-Anarchist-Tradition eines anti-autoritären Syndikalismus weltweit eine der dynamischsten Fraktionen der Arbeiter-Sterninnenbewegung, wie eine weitere wichtige Neuerscheinung des Jahres 2014 belegt hat. Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und Syndikalismus von Lucien van der Wald und Michael Schmidt. In der Schweiz war diese Strömung entlang des sogenannten Rösti-Grabens organisiert. In der Westschweiz stellte sie die größten Gewerkschaften und die militantesten Demos und Streiks. In der deutschsprachigen Schweiz kamen die Anarchist-SternInnen gegen die Sozialdemokratie nicht an. Von daher ist die Stimme der Freiheit die ideale Ergänzung zu Fritz Probbachers Zürich während Krieg und Landesstreik für ein umfassendes Porträt der Schweizer Arbeiter-SternInnen-Bewegung. Probbachers Broschüre wurde 2013 von der libertären Aktion Winterthur neu aufgelegt und behandelt denselben Zeitraum aus der Perspektive eines mit der Sozialdemokratie hadernden und mit der Revolution sympathisierenden Deutschschweizer Arztes. Spektakulärer und über den lokalen Kontext hinausweisender geht es jedoch in der französischsprachigen Schweiz zu. Bottinelli schafft es, die wichtigsten Debatten und Ereignisse mehrerer Jahrzehnte zusammenzufassen und mit originellen und unerwarteten Details zu verknüpfen, so dass man kaum merkt, dass es sich eigentlich um eine Lokalgeschichte der Städte Lausanne und Genf dreht. Ob des jungen Mussolinis Übersetzungen von Kropotkins Werk gelungen sind, welcher Pariser Anarchist aus der Schweiz ausgewiesen wurde, weil er 1912 einen Vortrag über die Bonnot-Bande hielt, und wie viele Arbeiter Bertoni mit einer Demo empfingen, als er einmal wegen Plakatieren 4 Tage im Häfen saß, solch spannende Schmankerln wechseln sich mit der Darstellung gerade heute wieder relevanter inhaltlicher Diskussionen ab. Etwa der internationale Streit zwischen den Anti-Deutschen, den Interventionisten mit Kropotkin an der Spitze, und den antimilitaristischen Anarchist-SternInnen vor dem Ersten Weltkrieg, der mit Polemiken, Argumenten und namentlich unterzeichneten Manifesten ausgetragen wurde, und der angesichts des heutigen ökonomischen Kampfes Deutschlands um die europäische Vormachtstellung, der bereits zu Bürger, kriegsähnlichen Szenarien an der europäischen Peripherie in Griechenland und der Ukraine führte, erschütternde Aktualität erhält. Auch die lebhaften Beschreibungen der Aktivitäten der Genfer Maurergewerkschaften, vom Kampf um leistbaren und guten Wohnraum, bis hin zum Kampf gegen Streikbrecher und der Zerstörung von Bauwerken von Firmen, die Arbeiter unter dem Kollektivvertrag angestellt haben, könnten für LeserSternInnen inspirierend sein, die an den sozialpartnerschaftlichen Klassenfrieden hierzulande gewöhnt sind. Hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre, so Bertonis Kritik an den großen Verbänden, führen ihre Organisationen immer in den Dienst der Kapitalherren. Der einzige Schutz vor der Tendenz zum Korporatismus wäre eine aktive Beteiligung von Anarchist-SternInnen an den Gewerkschaften. Das gepflegte Bild der Schweiz, der ältesten Demokratie der Welt, gerät von Seite zu Seite mehr ins Wanken. Eingeklemmt zwischen dem italienischen und dem deutschen Faschismus, unter den Folgen der Wirtschaftskrise der Großen Depression leidend, wurde die Repressionsschraube von Jahr zu Jahr fester angezogen. In der dramatischen Blutnacht von Genf wurden am 9. November 1932 bei einer antifaschistischen Demonstration 13 Kamerades von Militärrekruten erschossen. Gewerkschaftliche Aktionen, Streiks und Demos wurden immer mehr erschwert, bis es 1940 endgültig aus war mit den bürgerlichen Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheiten und Le Refail/Ilresveglio nicht mehr legal erscheinen konnte. Bertoni nimmt noch am Kampf gegen den Faschismus in Spanien vor allem durch Spendesammlungen teil, doch der Zweite Weltkrieg stürzt die Bewegung auch in der Schweiz in die Resignation. Am Ende seines Lebens bleibt Luigi Bertoni zwar ungebrochen, beklagt aber die Isolation des Anarchismus und die Revolutionsmüdigkeit der jungen Generationen. Gian Piero Bottinelli veröffentlichte dieses unbedingt lesenswerte Buch bereits 1997 auf Italienisch. Erst 2012 erschien eine erweiterte französische Ausgabe beim Flaggschiff des Schweizer Verlagswesens im Bereich Anarchismus, nämlich bei Editions Entre Monde. Nun liegt endlich eine deutsche Version vor, verantwortlich zeichnet der junge Apropos Verlag aus Bern, wo es 2014 erschien. Form und Inhalt dieser schönen Ausgabe stimmen harmonisch überein, von der unaufgeregten grafischen Gestaltung, der ansprechenden Typografie, dem Anti-Copyrights-Verweis, dem umfangreichen Namensregister und Quellenverzeichnis, bis hin zur stabilen, handwerklichen Umsetzung durch die Arbeiter-SternInnen selbst verwaltete Druckerei Basisdruck aus Bern. Selbst der Autorität des Inhaltsverzeichnisses wird widersprochen, die Einleitung hat sich irgendwo in die Mitte geskrummelt. Es ist die Summe dieser Eigenschaften und Details, die ein sympathisches Konzept und eine glaubwürdige Gesellschaftskritik dieses neuen Verlagsprojektes durchschimmern lassen und auf baldige, weitere Erscheinungen neugierig macht. Die Leidenschaft für die Befreiung schafft es, aus der Handelsware Buch einen Vorschein der kommenden Welt zu machen. Buchtitel: Gian Piero Bottinelli, Die Stimme der Freiheit, Luigi Bertoni und der Anarchismus in der schweizerischen ArbeiterInnenbewegung, Apropos Verlag, Bern 2014, 238 Seite, ISBN 978-3-905984-09-5, 15 Euro. Weblinks: www.apropos-verlag.ch. Gedicht: Nicht allein. Nicht allein. Von Twark Mein. Genoss Sternin ist nicht nur ein Wort. Genoss Sternin ist ein Gefühl. Gestern, heute, morgen. Der Sturm der Welt tost um uns. Die Peitsche der Herrschaft knallt. Stimmen sind zu hören, leise. Genoss Sterninnen, wir halten uns fest. Genoss Sterninnen, wir helfen uns auf. Die Faust geballt, den Kopf erhoben, das Herz laut schlagend. Schwarz, wie Kohle. Schwarz, wie die Nacht. Schwarz, wie der Widerstand gegen das helle Licht des Todes. Genoss Sterninnen, Anarchist Sterninnen, Menschen. Kritik an den Ausführungen von Hyman Roth. Von Ein Alt-Anarchist in der FDA. In der GAIDAV Raute 48 antwortete mal wieder ein Alt-Anarchist auf Kritik der GGKN, die ihm vorher schon geantwortet hatten. Das ist schon mal gut, weil längere inhaltliche Debatten ein rares Gut im Spektrum sind, das sich anarchistisch nennt. Diesmal führt der Alt-Anarchist eine ganze Reihe neuer Themen in die Debatte ein. Man könnte ihm fast Gegenstandwechsel vorwerfen, aber stattdessen möchte ich hier seine Thesen zu einigen Fragen kritisieren, die mit dem eigentlichen Gegenstand der Debatte, dem Nationalismus, nicht direkt verknüpft sind. In der GAIDAV Raute 48 antwortet der Alt-Anarchist auf seine Kritiker Sterninnen in der Redaktion der GAIDAV sowie in den Gruppen gegen Nation und Kapital. Da in der GAIDAV diese Diskussion nicht dokumentiert wurde, erscheint der Beitrag des Alt-Anarchisten wie ein Gegenstandswechsel. Die Menschenwürde ist für den Alt-Anarchisten ein hinterfragbarer Wert. Die Menschenwürde ist für den Alt-Anarchisten kein hinterfragbarer Wert. Sie ist jedem Menschen gegeben durch die Tatsache, dass ihm der Anarchismus die Chance zur Selbstverwirklichung, zur Empörung und zum Überschreiten von Grenzen einräumt und davon ausgeht, dass jeder lebendige Mensch über kurz oder lang diese Chance nutzen wird, ohne die Freiheit anderer Menschen einzuschränken, ihrerseits ihre Chance zur Selbstverwirklichung zu nutzen. Die Menschenwürde ist für den Alt-Anarchisten und viele weitere GenossSterninnen kein lebensfernes Ideal und nicht geknüpft an angewendete oder nicht angewendete Verfassungen, sondern tägliche Praxis des Respektes allen anderen lebendigen Menschen gegenüber, solange diese nicht auf Macht und Herrschaft anderen Menschen gegenüber aus sind. Menschenwürde ist schon etwas, was durchgesetzt gehört, aber der Staat sei ein falsches Mittel dafür, so die Logik von Alt-Anarchisten. Was kann oder soll Menschenwürde eigentlich sein, und wie kommt sie in die Welt? Dass jeder Mensch Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf braucht, reicht anscheinend nicht als Grund, diese Dinge auch zur Verfügung zu stellen. Menschenwürde erschöpft sich für den Alt-Anarchisten nicht darin, materiell abgesichert zu leben, sondern sie schließt den Respekt der Selbstbestimmung jedes Menschen ein. Als Anarchist-Sterninnen sind wir aufgefordert, jede auch noch so abwegige menschliche Selbstbestimmung zu respektieren, solange diese nicht auf Übergriffe in die Selbstbestimmung anderer Menschen hinausgeht. Materielle Absicherung ist ein Herrschaftsmittel, wenn sie von den Menschen nicht gewünscht wird. Selbstbestimmung schließt das Recht ein, in der eigenen Selbstverwirklichung zu scheitern. Daher kann der Anarchismus nur die Chance zur Selbstverwirklichung einräumen und muss das zur Verfügung stellen von Nahrung, Kleidung und ein Dach über den Kopf daran knüpfen, dass die dieser Dinge Bedürftigen der Hilfe auch zustimmen. Als behinderter Mensch kennt der Altanarchist die Fremdbestimmung durch Hilfswillige zur Genüge, die einem ohne zu fragen ihre Hilfe aufdrängen, wenn man sich vorgenommen hat, etwas aus eigener Kraft und Geschicklichkeit zu tun. Der Altanarchist und viele weitere GenossstärInnen schreiben den anderen Menschen keine Würde zu, sondern erkennen und anerkennen diese durch die Tatsache, dass es sich beim Gegenüber um lebendige, menschliche Wesen wie sie selber handelt, die unser aller Dasein bereichern. Ein Leben im gegenseitigen menschlichem Respekt kann man heute und anderes unter den Inuit auf Grönland erleben, bei den Maya in Chiapas oder bei weitgehend traditionell lebenden Sioux. Um jetzt gleich der Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, auch unter den Inuit auf Grönland, den Maya oder traditionellen Sioux, gibt es Konflikte und Probleme, weil es eine konfliktfreie, lebendige Gesellschaft nicht gibt. Hier fehlt es dem Herrn Hymanroth ganz offensichtlich an Erfahrung anderer Kulturen und Lebensformen, weshalb er dem Altanarchisten unterstellt, seine Praxis auf ausgedachte Ideale und normatives Denken zu stützen. Pinwand. Südweststern. Im Februar 2015 ist die anarchistische Initiative Ortenau dem anarchistischen Netzwerk Südweststern beigetreten. Weitere Infos: aiok.enoplogs.org und a-netz.org. Kaiserslautern. Am 14. März will in Kaiserslautern mal wieder die NPD aufmarschieren. Die anarchistische Initiative ruft gemeinsam mit anderen Gruppen dazu auf, die Nazi-Demonstration zu blockieren. Infos: lauternblockiert.belogsport.de. Südweststern. Die Broschüre Anarchismus, eine Einleitung des anarchistischen Netzwerks Südweststern wurde in der zweiten Auflage wieder gedruckt und veröffentlicht. Nachdem die erste Auflage mit 10.000 Exemplaren nahezu vergriffen war, ist die Broschüre jetzt wieder zu haben. Kontakt unter info@a-netz.org. Mannheim. Vom 24.-26. April 2015 findet die dritte anarchistische Buchmesse in Mannheim statt. Neben zahlreichen Bücherständen wird es ein vielfältiges politisch-kulturelles Rahmenprogramm geben.